Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 463. Folge der von Werner Brink verfassten Reihe Es geschah in Berlin. Erstsendung im RIAS am 22.10.1969. Auch in der folgenden, der 464. Sendung von Es geschah in Berlin, geht es um Betrug. Vertrauensselige Herren fallen dem tränenreichen Vortrag einer hübschen Blondine zum Opfer, einer Betrügerin mit Schlüsseltrick. Hören Sie eine Wiederholung vom 10. November 1969.